Gottfried Seelenlos. Ein Hörspiel von Christian Husse nach Ludwig Bechstein. Musik: Rainer Quaden. Regie: Burkhard Ax. Deine allergnädigste Majestät, der König lässt kundtun. Auf dem kahlen Berg im Norden steht seit kurzem eine steinerne Burg. Darin wohnt einer von gewaltiger Stärke. Der nennt sich Seelenlos. Keine Armee kann ihn besiegen. Und Seelenlos ist, was er verlangt. Er fordert vierteljährlich ein Mädchen unter 18 Jahren zum Verzehr. Andernfalls will er das gesamte Reich verwüsten. Daher sollen ausnahmslos alle jungen Frauen des Landes zum Schutze des Gemeinwohls in diesen Eimer greifen. Wer das Los zieht, wird morgen zu Seelenlos gebracht. Väterchen, liebes Väterchen, kann ich auch ein Los nehmen? Du musst sogar, aber keine Angst, die Chancen stehen etwa 1 zu 1000. Oh, endlich darf ich tun, was alle machen. Gnädige Prinzessin, möchten hineinlangen? Mhm. Bitte. Stehen auf allen Zetteln solche Kreuze? Woran erkennt man da, auf wen die Wahl gefallen ist? Es ist auf deinem Zettel kann kein Kreuz sein. Ja doch, Väterchen, sieh doch her. Jetzt heißt es handeln. Oh Gott, oh Gott. Plan A. Prinzessin, du gehst sofort ins Schloss, verriegelst alle Türen und bemühst dich, möglichst unansehnlich zu werden. Versuchst mit Hühnertreck und überlagerter Schminke. Seelenlos muss der Appetit vergehen, wenn er dich sieht. Dann lerne ich ihn kennen? Na, hoffentlich nicht. Herold, ja. Für euch gilt Plan B. Bin ich? Ihr ruft überall aus, dass diejenige, welche anstelle Amandeas zu Seelenlos geht, zur Hofdame wird und Kleider sowie Schmuck nach freier Wahl erhält. Ich selbst führe Plan C durch und reite zu diesem Unhold, um mit ihm über die Zukunft meiner Tochter zu verhandeln. Seine allergnädigste Majestät lässt kundtun. Beim heutigen Losentscheid trug Prinzessin Amandea den Sieg davon. Aufgrund einer schweren Unpässlichkeit sieht sie sich jedoch außerstande, die Wahl anzunehmen. Seine königliche Hoheit sucht daher dringend Ersatz. Findet sich ein junges Mädchen bereit, die Vertretung zu übernehmen, wird es augenblicklich zur Hofdame erhoben und mit Schmuck und Kleidern aus der königlichen Effektenkammer ausgestattet. Wo befindet sich die Prinzessin? In ihrem Gemach. Die Zofen kleiden sie ein. Es heißt, sie scherzt viel. Ach. Hat Majestät Erfolg mit Plan C? Nein, er besteht auf seiner Forderung. Wie lief Plan B? Ach, kein junges Mädchen ließ sich überzeugen. Also gibt es keine Rettung. Majestät, Plan A ist noch offen. Ach. Außerdem lehrt die Geschichte, dass in derartigen Situationen Plan D Erfolg verspricht. Worum geht es dabei? Die Ausschreibung des halben Königreichs inklusive Tochter für einen siegreichen Recken. Natürlich. Unternehmt sofort die erforderlichen Schritte. Ich erhöhe den Preis auf 2/3 des Reichs plus einen Adelstitel nach freier Wahl. Seine allergnädigste Majestät, der König, lässt kundtun, wer seine liebreizende Tochter Prinzessin Amandea von ihrem traurigen Schicksal und das Land von Seelenlos befreit, erhält erstens 2/3 des Königreichs, zweitens die Prinzessin zur Gemahlin und eigenen Verwendung, drittens Adelstitel nach freier Wahl. Majestät, ich wünsche nur den Teil des Königreichs. Auf Titel kann ich gerne verzichten. Mir genügt, wenn man mich beim Namen nennt. Ich heiße Georg. Ihr wollt das Leben meiner Tochter retten? Seid ihr ein Edelmann? Offizier? Ich bin Musikant. Allerdings war meine Musik bei Hofe nie erwünscht. Nun ja, schauen wir nach vorn. Angenommen, du kannst seelenlos für immer den Appetit an meiner Tochter verderben. Wie sollte die Prinzessin einen Musikanten heiraten? Das entspricht nicht der Etikette. Schauen wir uns die Prinzessin an, ob sie es wert ist, dass ich mich als Graf anreden lasse. Unter normalen Umständen hätte ich dich für diese Frechheit hinrichten lassen. Erstens habt ja ihr um Hilfe gebeten, weil die Umstände eben nicht normal sind. Zweitens, eine Belohnung sollte nicht von vornherein zur Strafe ausarten. Und drittens, immerhin trage ich ein gewisses Risiko. Seelenlos könnte mich töten. Meine Tochter ist jung. Sehr angenehm. Meine Tochter ist intelligent. Wenn's denn sein muss. Meine Tochter ist schön. Sie beginnt mich zu interessieren. Meine Tochter ist reich. Ich besitze bald 2/3 des Landes. Kurzum, meine Tochter gleicht mir. Danke, ich verzichte. Wachen, nehmt diesen Landstreicher fest. Dürfte ich daran erinnern, welches Schicksal die Prinzessin ohne mein Eingreifen erwartet? Zurückkehr auf die Posten. Ich würde dann gern einen Blick auf sie werfen. Schaut durch diesen Türspalt. Okay, ich nehme sie. Ja, doch, sie ist bezaubernd. Mehr als das, sie ist mein Stolz. Ich werde in Zukunft Herzog Georg heißen. Du brichst sofort auf. Das wäre taktisch unklug. Ich folge in gebührendem Abstand. Seelenlos wird sich seiner Sache sicher fühlen und die Prinzessin erkennt schneller, was sie an mir hat. Wie sieht es mit der Ausrüstung aus? Ja, du bekommst, wonach dir begehrt. Ich benötige ein gutes Schwert, beidseitig geschärft. Dazu eine neue Schalmei. Und als Proviant 3 große Pfefferkuchen sowie eine Flasche Wein. Rosé. Na, muss die Schalmei wirklich sein? Meine ist recht verstimmt. Wann bricht die Prinzessin auf? Sie wird noch zuvor im Familienkreise vespern. Ich gehöre zwar bald zur Familie, würde dennoch heute auf das gemeinsame Mahl verzichten. Hättet ihr vielleicht ein Buch für mich, die Wartezeit zu verkürzen? Du kannst lesen? Natürlich nicht. Ich blättere Seite für Seite um und stelle mir vor, was da steht. Die meisten Bücher sind äußerst unterhaltsam. Also lass dir geben, was du benötigst und melde dich erst wieder, wenn du meine Tochter befreit hast. Anderenfalls endest du am Galgen. Nicht doch in diesem Ton, Schwiegerpapa. Raus! Mir gehört er mir. Ich habe ihn von weitem gerochen. Himmlische Schmeißfinke. Ich sah ihn bereits fern aus der Luft. Er gehört mir. Ich bin der Größte und Stärkste. Also ist es meiner. Kannst du überhaupt fliegen? Ich kann es. Warum sollte ich? Kannst du brummeln? Ich kann es. Und ich setze mich in eure Nasen, bis ihr erstickst. Oh, Bärentöter wird man mich nennen. Dieser Esel ist groß genug für uns alle. Werden wir uns aber nicht bald einig, verdirbt er. Und keiner hat was davon. Nicht kein Problem. Ich fresse mich satt. Der Rest gehört euch. Das ist kein Teilen. Doch, ich teile immer so. Seht ihr das? Seht ihr das? Hört ihr das? Ein Mensch! Halt! Meister Petz, welch ausgesuchte Gesellschaft finde ich hier? Ein Adler, ein Bär und eine Fliege. Dazu ein toter Esel. Du wirst uns helfen! Sonst geht es dir schlecht. Darf ich raten? Ihr wisst nicht, wie ihr die Beute aufteilen sollt. Gut, wer hat sie denn erlegt? Also keiner. Und wer hat den Kadaver entdeckt? Ich! Dann gehört jedem ein Teil davon. Dir nicht. Du bist zu spät gekommen. Ich kenne dermaßen viele lebende Esel und will nichts mit denen zu schaffen haben. Denkt ihr ernsthaft, ich hätte an dem hier Interesse? Hilf uns endlich teilen. Das übernimmt mein Schwert sehr gern. Du, Meister Petz, hast den größten Magen. Dir gehören der Kopf samt Gehirn, Eselsbrust und Rückenstück, drei Schinken, eine Lende. Adler, König der Vögel, du erhältst das Herz und alle Eingeweide plus zweite Lende, vierten Schinken. Bleib der kleine Brummer. Du verzehrst kein schnödes Eselsfleisch. Nur für deine Maden brauchst du faules Gewebe. Nimm den Schwanz, die Ohren und die Beine. Das scheint gerecht zu sein. Ja! Hat der Mensch etwas für sich genommen? Nein! Dann soll er von jedem ein Geschenk erhalten. Von wo nach wo bist du unterwegs? Von da nach dort. Geht's genauer? Vom Schloss in der Stadt zur Burg auf dem kahlen Berg. Vom König zu Seelenlos. Ich habe von diesem Seelenlos gehört. Der fasst kurz zu, schon hält er dein Gedärm in Händen. Sollten wir drei wieder in Streit geraten, könnte uns dieser Mensch erneut nützlich sein. Helfen wir ihm. Ich habe deinen Handrücken geküsst. So oft du diese Stelle an der Wange reibst, verlässt du deine hässliche Menschengestalt und verwandelst dich in einen hübschen, musisch begabten Brummer. Wenn du diese Feder drehst, kannst du Großes als ein Adler vollbringen. Gibst du der Eins das Fliegen auf, schneide sie an. Die Frau, der du damit einen Liebesbrief schreibst, ist hier verfallen. Komm in meine Pranken. Du darfst meine Kräfte spüren. Danke, Meister Petz. Heb dein Geschenk für einen anderen auf. Wie war das gleich mit der Feder? Drehen, drehen. Gesegnete Mahlzeit! Ihr immer auf die letzte Sekunde? Begrüßt man so einen Gast? Ah. Ihr solltet euch freuen, dass ich überhaupt erschienen bin. Ich glaube nicht, dass ihr eine Alternative hattet. Oh doch, ich hätte mich im Wald verlaufen können. Ihr wärt mich suchen gegangen, dabei auf einen hungrigen Bären getroffen, der euch zerreißt. Außerdem wäre ein Blitz in euch gefahren und ein umstürzender Baum hätte euch das Genick gebrochen. Ihr verfügt über eine bemerkenswerte Fantasie. Übrigens bin ich all diesen Gefahren gerade entkommen. Würdet ihr daher so freundlich sein, einen Diener zu rufen, der mir mein Zimmer zeigt? Was? Nach Reisen mache ich mich gerne etwas frisch. Einen Diener? Was glaubt ihr, wo ihr seid? Ein Schloss? Folgt mir in die Küche. Wollen wir uns nicht erst miteinander bekannt machen? Genau, das habe ich vor. Oh, ihr bereitet die Mahlzeiten selbst zu. Da stehen ja lauter Gewürze. Koriander, Thymian, Kümmel, Pfeffersalz, Basilikum, Liebstöckel. Ihr seid ein Feinschmecker. Wie die Töpfe blitzen, da macht das Kochen sicher Spaß. Ja. Und diese Hackebeilchen und Metzgermesser da, allerliebst. Wäre ich nicht Prinzessin geworden, bei euch würde ich sofort als Köchin anfangen. Stellt euch auf die Waage. Ich soll was? Wir wollten uns kennenlernen. Das Wichtigste ist euer Gewicht. Mir ist das jetzt aber ausgesprochen peinlich. Ich nasche immer. Wie groß seid ihr? 1,69 Meter und 3 Millimeter. Auf die Waage. Versprecht mir aber nicht zu lachen. Oh, 65 Kilo. Je, bin ich fett. Schaut ihr mich nun überhaupt noch an? Sogar dreimal täglich. Denn so oft werdet ihr auf diese Waage steigen. Ich will nicht nur auf Knochen und Sehnen kauen. Macht keine solchen derben Witze. Ich könnte mich ängstigen und bei Furcht schrumpfe ich. Ich heiße Seelenlos. Ich mache keine Witze. Ich heiße Amandea. Allein vom Namen kann man nie auf den Charakter schließen. Bei mir schon. Früher hieß ich allerdings anders. Was? Ihr habt zwei Namen? Mir haben sie nur einen gegeben, obwohl ich Prinzessin bin. Alle riefen mich Gottfried. Den starken Gottfried. Gefällt mir eigentlich besser als Seelenlos. Klingt irgendwie lebendiger. Und gegen Stärke ist nichts einzuwenden. Das mit der Armee meines Vaters war ein Meisterstück. Anerkennung. Ich habe von Kindheit an im Steinbruch gearbeitet. Ich hätte auch gern Muskeln wie ihr. Dann würde ich all diesen Nichtsnutzen bei Hofe mal so richtig die Meinung sagen. Dieses das geht mir so auf die Nerven. Keine Sorge. Ihr müsst das nie wieder hören. Immerhin besitzt ihr nun eine eigene Burg. Und die Lage ist wirklich wunderschön. Wenn ich wieder daheim bin, werde ich Vater vorschlagen, mit euch zu tauschen. Tauschen? Inzwischen nehme ich mir, was ich brauche. Auch eine Variante. Ich finde aber eigene Hände Arbeit besser. Mich hat man nämlich nie arbeiten lassen. Ihr habt das Bauwerk ganz allein errichtet? Zeigt ihr mir bei Gelegenheit, wie sowas geht? Als ich auf diesen Berg kam, stand da nur eine Bank. Auf der habe ich ausgeruht. Und weil die Sonne herrlich schien und alles so friedlich aussah, sagte ich zu mir laut, hier möchte ich bleiben. So einfach läuft das? Ja. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Das stört mich wenig. Denn nun wohnt nicht Weichei Gottfried hier, sondern endlich Seelenlos. Gut, ich nehme das als Stichwort, zum Geschäftlichen überzugehen. Wie viel verlangt ihr für mich? 75 Kilo, ohne Schuhe gewogen. Oh, nein. Wie viel Lösegeld meine ich? Wie viel kostet meine Freilassung? Mein Vater lässt bestimmt mit sich handeln. Das hat er schon versucht. Was? Heißt das, ich muss mich auf einen längeren Aufenthalt einrichten? Ja. Oh. Bis zum 75. Kilo. Danach geht alles ganz schnell. Das verspreche ich. Hallo, meine Schöne. Haben wir uns gut eingelebt? Wie denn? Ich soll gemästet werden wie eine Gans. Oh, das wäre bedauerlich. Meiner Meinung nach seid ihr gerade in den allerappetitlichsten Proportionen. Appetit? Ich kann das Wort nicht mehr hören. Wer seid ihr? Auf der Burg soll es keine Diener geben. Ich bin auch keiner. Wir beide haben angenehme Jahre vor uns. Ich sehe nur unangenehme Tage und Stunden an. Woher kommt ihr? Aus der Stadt. Gleich euch. Ich bin lediglich ein wenig später aufgebrochen. Erst als Mensch, danach als Adler, die letzten Meter als Fliege. Ach, ihr seid ein Zauberer? Nur ein bisschen. Kurz und gut, ich bin gekommen, euch zu retten. Ach, na dann an die Arbeit! Rettet mich! Das ist ein Befehl! Wie wäre es zur Abwechslung mal mit einem Bitte? Bitte. Gut. Es gibt da bloß einen Haken. Mhm. Wie kann ich einen entseelen, der bereits seelenlos ist? Ich hatte bislang nicht einmal geglaubt, dass es so etwas gibt. Jetzt muss ich meine Ignoranz mit Fettleibigkeit und Tod bezahlen. Na, na, na, ich bin ja da. Und mir kommt gerade eine Idee. Stimmt ihr zu, dass jedes Wesen mit einer Seele geboren wird? Ja, ich glaube fest daran. Hat einer später keine, muss was passiert sein. Verloren, erwürgt, gestohlen? Mag alles andere vergehen, Seelen sterben nie. Zuallererst müssen wir herausfinden, wo seelenlos seine Seele hat. Bekomme ich die in meine Gewalt, hat er keine Macht mehr über uns. Eben deshalb wird er es nicht verraten. Außerdem wäre er dann immer noch gewaltig stark. Ach, mit einem Starken lässt sich reden, mit einem Hungrigen nicht. Wo fangen wir an? Womit? Na, mit Seele suchen. Aha. Nein, wenn ich früher etwas versteckt habe, dann in der Bibliothek. Das ist es. Genau das ist es. Was? Endlich erklärt mir mal jemand, wozu Bücher wirklich taugen. Ab in die Bibliothek. Und diesen Rosé nehmen wir zum besseren Nachdenken mit. Ach so, und ich folge dann wieder als Fliege. Riecht ihr das? Wir sind richtig. Hier stehen lauter Bücherregale. Würdet ihr so freundlich sein, mir die Titel vorzulesen? Warum? Wenn wir beide nachsehen, geht es schneller. Ich habe meine Brille vergessen. Okay, ich beginne. Die große Kohlkochkunst, ein Gartengrill erzählt, himmlische Gerichte aus irdischen Gaben, der Pferdekoch, der große Bildatlas des Beefsteaks, Wiener Schnitzel XXL. Oh Gott, mir wird schlecht. Das sind ja alles Kochbücher. Ist nichts über Seelenwanderung dabei? Über asiatische Tanzkunst? Oder sucht so holt die Schalmei Seelen zurück. Ich wiederhole, das sind durchweg Kochbücher. Ganz recht. Oh, ihr habt mich erschreckt. Wieso seid ihr nicht auf eurem Zimmer? Naja, also ich lese abends gern noch ein wenig. Außerdem wollte ich mich mit meinem neuen Zuhause vertraut machen. Völlig unnötig. Es genügt, wenn ihr die Küche kennt und esst was. Aber bitte, bitte jetzt keine Klischees à la die Frau gehört an den Herd. Na und? Die nächsten Tage werden wir ausschließlich miteinander kochen. Ihr müsst möglichst viele Kalorien zu euch nehmen. Und vermeidet Bewegungen. Esst. Ich habe aber kein einziges Diät-Kochbuch gefunden. Wozu auch? Aber mein Problem ist weit größer. Zu allen Fleischsorten findet man Rezepte. Nur nicht zu der, die mich interessiert. Mir fehlt einfach das Gewürz, welches euch richtig abrundet. Ihr werdet verstehen, dass mich eure Studien eher beunruhigen. Wozu habt ihr diese Weinflasche dabei? Wollt ihr euch hier in meiner Bibliothek betrinken? Ich dachte, der König hätte euch bessere Manieren beigebracht. Nein, ja. Ein Glas Wein zu zweit ist natürlich viel gemütlicher. Ihr wollt mich überreden. Andererseits ein Rosé zum zarten Braten. Das klingt nach Stil. Ohne Fleisch schmeckt der Wein noch besser. Hättet ihr vielleicht zwei Gläser? Also gut. Stoßen wir auf unsere Zusammenarbeit an. Habt ihr den Brummer mitgebracht? Ja, tut mir leid. Ich ziehe Fliegen regelrecht an. In meinem Zimmer daheim saßen sie überall. Auf Wänden, Decken, Betten. Ach, Igitt. Meine Burg war bislang fliegenfrei. Die hier ist der Anfang. Ich rechne fest damit, dass es schnell mehr werden. Es sei denn... Was? Ihr schickt mich heim. Prost. Ups. Ja. Ein erlesener Tropfen. In meiner Familie gab es nur selbstgemachten Obstwein. Darf ich nachschenken? Sehr gern. Seid ihr wirklich seelenlos? Ich werde euch schon bald davon überzeugen. Verratet mir lieber, wo eure Seele ist. Warum sollte ich? Ich bin seelenlos, nicht hirnlos. Wir werden uns ja nun die nächsten Tage notwendigerweise näher kommen. Und warum errichtet ihr denn Barrikaden zwischen uns? Erinnert ihr euch an die Bank, von der ich euch erzählte? Also kaum hatte ich ausgerufen, dass ich hier wohnen wolle, saß ein schwarzer Jäger neben mir. Kein Problem, sagte der. Ich baue dir eine Burg an diese Stelle und sobald du ein Mädchen rufst, wird es kommen. Das klang gut. Als ich fragte, was er dafür wolle, meinte er, nichts, was du brauchst. Du kennst es ja nicht einmal. Gib mir deine Seele. Ich hatte die wirklich noch nie gesehen und hatte keine Lust mehr zu wandern. Da habe ich ja gesagt. Plötzlich stand die Burg da. Und seitdem habe ich solchen Mordsappetit auf euch, dass ich an nichts anderes denken kann. Anscheinend haben wir wirklich ein Problem. Aha. Schenken wir noch ein Glas ein. Hm. Warum so umständlich? Trink gleich aus der Flasche. Ach. Der Wein ist mächtig stark, wie? Wein wirkt wie eine zweite Seele. Aber wo ist die erste? Versuch gar nicht erst Geheimnisse vor einer Frau zu haben. Aber reden wir von Wichtigerem. Mal ehrlich. Das mit dem schwarzen Jäger, das ist doch ein Märchen. Keine Seele kann einfach so verschwinden. Und ob? Meine sitzt jetzt in einem kleinen, goldenen Kästchen auf einem gläsernen Felsen am Grund des Roten Meeres. Also, das hat mir jedenfalls der Schwarze gesagt. Und wie gelangt man dahin? Indem man den Südwind zum Tanzen bringt. Wieso fliegt der Brummer fort? Ich glaube, er kehrt bald zurück. Und nicht allein. Sollten die Fliegen zunehmen, sorgt bitte dafür, dass sie auf eurem Zimmer bleiben. Möchtet ihr eigentlich eure Seele zurück? Wieso denn? Ach, es geht schlafen. Wir sehen uns dann morgen pünktlich 8 Uhr zum Frühstück. Richtet euch darauf ein, bis zum Abendbrot durchzuessen. Sehe ich recht? Ein Mensch. Mehr noch, ein Musikant. Bist du der, den ich suche? Kommt drauf an. Südwind? Ja, das Brausen schien mir einen Halbton zu hoch. Ich hasse Theorie. Wie bist du in mein Haus gelangt? Nur alle 100 Jahre gelingt jemandem dies. Du kommst außer der Reihe. Ich möchte dir die Geschichte von Seelenlos und der schönen Königstochter erzählen. Aufgefressen wird, wirklich traurig, aber nichts zu machen. Seelenlos muss seine Seele zurückerhalten, schon verschwindet sein verquerer Appetit. Auf dem Grund des Roten Meeres steht ein gläserner Berg. Dort befindet sie sich. Kannst du richtig tief tauchen? Nein. Ich auch nicht. Gib mir jetzt ein Geschenk. Welches Geschenk? Wozu? Du hast keines mitgebracht? Dann verschwinde. Ich muss morgen zeitig aufstehen. Was wäre, wenn ich ein Geschenk hätte? Ich würde das ansehen. Und? Yes. Du würdest trotzdem gehen. Dich kümmert also nicht, was den Menschen zustößt. Ich sorge mich um das Wetter, nicht um vergängliches Gewürm. Mit seinen Füßen, die sich umstocken, willst du den Südwind schlagen? Hör auf, ich bin müde. Ich will nicht klettern tanzen. Hilfst du mir, das Kästchen finden? Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir fliegen also bei Sonnenaufgang zum Roten Meer. Und was weiter? Ich begleite dich als Adler. Meine scharfen Augen sehen das Kästchen. Dann müssen wir es irgendwie heben. Dann musst du es irgendwie hin. Jetzt mit Ruhe. Ich brauche meinen Schlaf. Im Fliegen bin ich ungeübt. Aber ich kann schon das Rote Meer erkennen. Beeil dich! Ich habe heute einen tollen Terminplan. Dort ist der gläserne Berg. Darauf steht wirklich ein Kästchen. Was nun? Genau darüber drehst du dich schneller und schneller im Kreis, bis im Wasser ein tiefer Wirbel entsteht. Stoße hinab, hebe die Schatulle. Verdammt knapp. Beinahe hättest du mich umgebracht. Hab dich nicht so. Vielen Dank für deine Hilfe. Denke bloß nicht, was war uns nächstes, Liebe. Warum sonst? Damit ich wieder nach deiner Musik tanzen muss. Kannst du nicht lesen? Betteln und Hausieren verboten. Tut mir leid, ich bin wirklich Analphabet. Gegen Verbote habe ich allerdings seit jeher was. Weißt du, wer ich bin? Ha, du heißt Seelenlos. Du schlägst mit blanken Fäusten ganze Armeen in die Flucht und frisst junge Mädchen. Kein guter Leumund. Trotzdem traust du dich hierher. Ich komme weder als Armee noch als Jungfrau. Insofern fühle ich mich relativ sicher. Ich bin Musikant. Und ich hatte keinen bestellt. War nett, dich kennenzulernen. Jetzt kannst du gehen. Außerdem bin ich ziemlich hungrig. Ich dachte mir, du könntest mich zum Essen einladen. Hau ganz schnell ab. Oder du wünschst dir, mir nie begegnet zu sein. Wahrscheinlich würdest du bereuen, wenn ich das machte. Du Frechling, du! Siehst du dieses Kästchen? Darin ist ein Gewürz, das bestimmtes Fleisch erst richtig abrundet. Oh. Zeig. Woher hast du das? Naja, ich komme direkt vom Roten Meer. Ich hoffe für dich, du sagst die Wahrheit. Was willst du dafür? Wie schon gesagt, ich möchte einfach nur mitessen. Das ist alles. Der Witz ist gut. Der ist klasse. Mach dich nicht lächerlich. Glaubst du wirklich, du bist der Einzige, der Appetit auf zarte Prinzessin hat? Bist wohl nicht viel rumgekommen in der Welt. Oh. Also gut. Gewürz gegen Fleisch. Gib mir dein Schwert und folge mir in die Küche. Was ist hier los? Er kommt mit einem Schwert. Nein, warte. Es fehlen 500 Gramm. Warte schon lange. Ich esse. Prinzessin, ich möchte euch einen Feinschmecker vorstellen. Er hat das gewisse Etwas gebracht. Hallo, meine Schöne. Was macht ihr da? Ich esse. Wir haben ihr einen speziellen Ernährungsplan aufgestellt. Sie macht enorme Fortschritte. Täglich nehme ich 1 Pfund zu. Das ist grausam. 74,5 Kilogramm. Ja. Ich bin stolz auf uns. Aber halt, ich erkenne euch. Ihr seid doch... Ich wüsste nicht, dass wir uns schon begegnet sind. Pardon. Nimmt man nicht über, wenn ich heute ein wenig unkonzentriert erscheine, so kurz vor dem... Oh. 75. Kilo kann Frau schon die Wehmut überfallen. Ich hatte niemanden mehr erwartet. Genug palavert. Musikant, da sitzt die Mahlzeit. Jetzt gib mir das Gewürz dazu. Immer langsam. Ich sehe nur das Rohmaterial. Dafür darfst du lediglich am Kästchen riechen. Leg die Speise erst im Topf, kommt die Zutat an die Soße. Ja, dann mach doch endlich das Kästchen auf. Aber nur einen winzigen Spalt. Beug dich darüber. Ja. Und jetzt? Gut, öffne. Tief einatmen. Habe ich zu viel versprochen? Ja. Gottfried kommt sicher. Ja. Er Magenschmerzen hat. Hey, Alter. Alles in Ordnung? Ja, nein. Ja, so eine Seele will erstmal verdaut sein, wie? Hat der etwa wieder eine? Ja, sicher. Was meint ihr denn, was in dem Kästchen lag? Oh, Gott sei Dank, das war kein Fund zu früh. Wir sollten ihn an die Luft bringen. Gute Idee, sonst wird ihm noch schlecht. Ihr stützt ihn auf der linken Seite, ich rechts. Los, Gottfried, immer schön einen Fuß vor dem anderen setzen. Nur noch ein paar Schritte. Dort vorn steht die Bank. Meine Burg? Hey, wo ist meine schöne Burg geblieben? Da scheint gerade noch jemand mitgekriegt zu haben, dass ihr frisch beseelt seid. Wie meint ihr das? Für die Burg habt ihr eure Seele verkauft. Jetzt habt ihr sie zurück. Also braucht es keine Festung mehr. Vergesst sie einfach. Das war sowieso nichts für euch. Hat nur auf den Magen geschlagen. Schlechte Aura und so. Ich will aber meine Burg wieder haben. Jetzt reicht's. Hört endlich auf zu lamentieren. Sonst ruf ich meinen Vater und der wirft euch in den Kerker. Wieso das denn? Na, hört mal. Ich wiege fast 150 Pfund wegen euch. Der Herr wollte mich verspeisen, erinnert er sich? Gemeinsam mit diesem Mitesser. Also bitte. Ich habe Brummer gespielt, bin zum Grund des Roten Meeres getaucht, alles unter Lebensgefahr. Und dann musste ich gar so tun, als hätte ich Appetit auf euch. Na gut, das war vielleicht weniger schwer. Was soll das denn heißen? Er hat seine Seele zurück, nun soll er selbst sehen, wie er damit klarkommt. Genau. Macht, dass ihr nach Hause kommt. Geht einfach. Tut so, als hätte es mich nie gegeben. Ach so? Du versetzt ein ganzes Königreich in Schrecken, hältst die Prinzessin gefangen. Gefangen? Er hat mich gemästet. Ja, und jetzt soll das einfach alles vergessen sein? Vergiss es. Nun verschwindet endlich. Ich muss nachdenken. Und zwar allein. Hier auf meiner Bank. Soll ich nicht lieber eine Kutsche holen? Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. 9,5 Kilo Gewichtszunahme in knapp 2 Wochen. Ihr tut nur, als würde euch das nichts anhaben. Ach. In Wirklichkeit wirkt ihr den Ekel herunter. Ich muss mich bewegen. Für mich seid ihr die begehrenswerteste Frau der Welt. Nein. Bitte bleibt kurz stehen. Augen zu. Georg, was war das denn? Na, ein Kuss? Mach das nie wieder. Du Schmeißfliege. Oh, jetzt bist du mir zuvorgekommen. Ich wollte auch längst vorschlagen, dass wir uns duzen. Und welchen Kosenamen darf ich dir geben? Mein zartes Hühnchen? Ah. Oder besser, meine fette Gans? Oh, wart's ab. Dir bringe ich noch Manieren bei. Oder nein, das ist zu wenig. Ich sorge dafür, dass du lesen lernen musst. Jetzt bist du gemein. Im Übrigen wird beim Küssen erhebliche Energie freigesetzt. Das bedeutet, Küssen macht schlank. Ach so? Na dann los, dann küss mich noch mal. Bitte schnell. Was ist das? Wir fliegen. Ich hab's mir überlegt. Gegen ein Tänzchen nach Feierabend ist nichts einzuwenden. Ich komme zur Hochzeit. Wer spricht da? Ein alter Freund, Der Südwind. Welche Hochzeit meint er? Keine Ahnung. Oh, mein armes Kind. Majestät? Majestät haben Besuch. Hallo, Schwiegerpapa. Wo ist sie? Wer? Meine Schalmei? Na hier, soll ich aufspielen? Lachen! Knüpft ihn an den Galgen. Wenn Majestät gestatten... Ich gestatte nicht, ich befehle. Hängt ihn auf. Ihr wollt Herzog Georg, Besitzer von 2/3 des Landes, aus dem Weg räumen? Das riecht förmlich nach Habsucht als Motiv. Ach, papalapap, ihr habt den Kontrakt nicht erfüllt. Der Gewinn wäre hoch gewesen, der Verlust ist es auch. Majestät! Was ist denn? Prinzessin Amandea bittet, die kleine Verspätung zu entschuldigen. Hä? Sie wünscht, erst ein Bad zu nehmen und ihre Kleider ein wenig auszulassen. Sie ist am Leben. Sie befindet sich in ihren Gemächern. Den Umständen entsprechend geht es ihr ausgezeichnet. Ihr verheimlicht etwas. Naja, sie hat ein wenig zugenommen. Bitte sprecht sie nicht darauf an. Musikant! Herzog Georg, worum handelt es sich? Wo ist die Zunge? Ich verstehe nicht. Wenn man eine Prinzessin befreit, bringt man die Zunge des Ungeheuers als Beweis. Das ist ungeschriebenes Gesetz. Wo ist die Zunge dieses Seelenlosen? Schneidet ihr harmlosen Mitbürgern Teile ab? Ich nicht. Wollt ihr damit sagen, dass dieses Monster noch lebt? Seelenlos, ich meine Gottfried, ist ein Mensch wie ihr und ich. Es handelte sich bei ihm lediglich um eine zeitweilige Geschmacksverirrung. Prinzessin Amandea. Tochter, wie siehst du? Psst, Majestät. Wunderschön, wie eh und je. Komm in meine Arme. Vater, die Luftveränderung hat mir gut getan. Ich habe sogar kochen gelernt. Verzeih mir, ich glaubte dich verloren. Nein, dieser Musikant hat mich gerettet. Ich bin Herzog Georg. Wie oft soll ich das sagen? Stimmt das, Vater? Ja, wenn du lebst, dann ja. Und du lebst zum Glück. Ich hielt euch für einen Schalmeienbläser. Na, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich erinnere an König Drosselbart, sehr begabter Spielmann. Mich so zu täuschen, darüber reden wir noch. Aber ehe ich es vergesse, Vater, schickt ein Fässchen vom Rosé zum Kahlenberg. Ich möchte Gottfried eine Freude bereiten. Meinst du seelenlos? Mit dir geht es wirklich gut? Ja, mir schon, aber er hat es jetzt nicht leicht. Ich glaube, ich habe ihm fast verziehen. Und wenn ich jemals heirate, soll er am Hochzeitsmahl mitkochen. Tochter, ich muss dir gestehen. Das erledige ich selbst. Bereitet alles vor. Morgen ist Hochzeit. Herzog, ihr wollt heiraten? Das ist seit längerem geplant. Also hast du eine Liebste? Und mir machst du Komplimente und zweideutige Angebote, du Schuft? Prinzessin, ich habe euch einen Brief geschrieben. Ich möchte, dass ihr ihn lest. Jetzt gleich. Wozu? Zwischen uns ist doch alles geklärt. Bitte. Na gut. Das sind ja lauter Krakel. Es liegt an der Adlerfeder. Die kratzt. Allerdings ist es nicht wichtig, wie die Schrift aussieht, sondern allein der Inhalt. Schaut genau hin. Mir wird heiß. Was ist das? Entschuldigt, ich muss mich erklären, Vater. Nein, Schluss mit den Umwegen. Herzog, Musikant, ich liebe dich. Ich will dich zum Mann. Sofort. Die Hochzeit ist erst morgen. Lass die andere sausen. Wie konnte ich übersehen, wie sehr ich dich mag? Ich meine Liebe. Holt die schwarzen Flaggen vom Mast. Wie soll euer Wappen aussehen, Herzog? Der kahle Berg, die Prinzessin und eine Schalmei sollen drauf sein. Oh, Liebster. Herold, ihr habt gehört. Hängt die Herzogsflagge neben der unseren auf. Tochter, du willst ihn wirklich? Ja. Auf der Stelle. Ja, also allerfrühestens morgen. Liebster. Wir müssen erst noch die Gäste einladen. Liebster. Georg, euch frage ich nicht. Wir hatten bereits klare Vereinbarungen getroffen. Liebster. Meine allergnädigste Majestät, der König des Hundhut. Alle Bewohner tragen ab sofort farbenfrohe Kleidung. Morgen vermählt sich Prinzessin Amandea mit Herzog Georg. Im Schlosshof findet aus diesem Anlass ein Fest statt, zu dem jeder Mann geladen ist. Geschenke ausdrücklich willkommen. Des Weiteren gibt seine Majestät bekannt, dass Seelenlos neuerdings wieder beseelt ist und seinen Speiseplan auf herkömmliche Kost umgestellt hat. Ab sofort ist er mit Herr starker Gottfried anzusprechen. Habt ihr gehört? Die füllen sich wieder mal die Bäuche. Und wir. Wir haben jedermann eingeladen. Die einen fressen, die anderen werden gefressen. Es läuft immer auf das Gleiche hinaus. Aufhören! Wir fliegen ja Richtung Stadt. Keine Sorge. Ihr steht unter meinem Schutz. Wer will als Erster mit mir tanzen? Du, Amandea. Ja, mein Herzog. Lass den Quatsch. Ich bin Georg. Was ist mein Georg? Gottfried hat uns einen Brief gesandt. Mit Luftpost, Südwind. Mhm. Ich dachte eigentlich, der schwarze Jäger hätte Gottfried längst geholt. Hast du schon gelesen? Naja, also... Ich dachte mir, du solltest ihn als Erste sehen. Ah ja, danke. Dafür beginnen wir gleich morgen mit dem Leseunterricht. Keine Widerrede. Liebe Prinzessin, lieber Musikant, ich habe die letzten Tage viel nachgedacht und ich habe mich entschlossen, ein Fischrestaurant zu eröffnen, gleich neben dem Roten Meer. Am Wochenende biete ich auch Lehrgänge im Steinklopfen an. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich dort besuchen kommt. Selbstverständlich erhaltet ihr kostenlos Herberge, Speise und Werkzeug. Euer Gottfried. Bestimmt sitzt er jetzt auf seiner Bank und traut sich nicht, zur Feier zu kommen. Weißt du was? Hier merkt niemand, wenn wir verschwinden. Wir nehmen eine Flasche Rosé und setzen uns zu ihm. Ohne ihn hätte ich dich ja nie kennengelernt. Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich euch hier trage. Gottfried Seelenlos. Ein Hörspiel von Christian Hussel nach Ludwig Bechstein. Die Rollen und ihre Darsteller waren Prinzessin Amandea, Tanja Schleif, Musikant Florian Lukas, König Hans-Joachim Krietsch, Seelenlos Heinz-Werner Kreekamp, Herold Steffen Laube, Fliege Katharina Wolter, Bär Reinhard Schulat, Adler Klaus-Dieter Klausnitzer, Südwind Wolfgang Johl, Technische Realisation Peter Harsch, Musik Rainer Quade, Regieassistenz Hildrud Lehmkühler, Regie Burkhard Ax. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007.